Sicherheitskontrolle. Achtung, der Sicherheitskontrolle. Hallo, Panzerhohenes. Achtung, der Sicherheitskontrolle. Iskar, rufe Iskar. Iskar. Hier Frau Sreti. Bitte auf Direktleitung zur Nachrichtenstation schalten. Ida hat die tägliche Positionskontrolle angesagt. Ich schalte um. Danke. Zeit 10,4. Parallelleitung klar. 7. Empfang der Feldstation 2 hier sehr gut. Hier ebenso. Na dann. Ich wiederhole, Zeit 10,4,8,7,3,6,2,0, Flugbahn im Koordinatensystem. Frau Seti. Ich höre. Aber ich höre nichts mehr. Was ist los in Ihrer verdammten Funkbude? Die Verbindung ist plötzlich abgerissen. Das habe ich auch gemerkt. Völlig unbegreiflich. Die Geräte auf Ida sind alle vollautomatisiert. Ein Ausfall ist unmöglich. Mann, Frau Seti, das ist jetzt mein 11. Raumflug. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Fangsanlagen arbeiten völlig einwandfrei. Da. Der Peilton von Zeta. Was interessiert mich Zeta? Das ist doch unmöglich. Die gesamten Frequenzbereiche von Ida sind tot. Die Anzeige stehen sämtlich auf Null. Da, jetzt auch ASA. Null. Soll das heißen, dass von Ihrem Heimatplaneten keine elektromagnetischen Schwingungen mehr ausgehen? Genau das. Moment, ich schalte auf Fortrufanlage. Hier, Frau Seti, rufe Kommandant. Rufe Kommandant, bitte melden. Hier spricht Emir. Was gibt's, Frau Seti? Die Funkverbindung zu unseren Heimatplaneten Ida und ASA sind ausgefallen. Kein Grund, sich in die Hosen zu machen. Wenn einer die Verbindung wieder hinbekommt, sind Sie das. Ach, Sie haben mich missverstanden. Ida und ASA senden nicht mehr. Die Frequenzanzeige stehen auf Null. Das ist doch Quatsch. Was gestört sein kann, ist der Empfang auf diesen Frequenzen. Dass auf zwei Planeten sämtliche Sender ausfallen, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Aber unsere Geräte arbeiten einwandfrei. Und die Anzeiger der benachbarten Frequenzbereiche unserer Planeten Wahn und Zeta und Alpha spielen normal. Ich komme. Rufen Sie, Iskar. Bin schon in der Leitung. Kommen Sie ebenfalls zur Nachrichtenstation und bringen Sie unseren LI mit. Mach ich. Moment! Na? Jetzt ist auch Wahn ausgefallen. Frequenzanzeige auf Null. Wir kommen. Nun, Faber. Ja, ich habe alles überprüft. Frau Seti hat recht. Unsere Geräte arbeiten einwandfrei. Am Empfang liegt es nicht. Vielen Dank. Tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht ins Handwerk pfuschen, Frau Seti, aber wenn ihm... Sie sind zwar unser leitender Ingenieur, Faber. Aber die Nachrichtentechnik war noch nie Ihre Stärke. Ach was, vier Augen sehen nun mal mehr als zwei. Keine Diskussion, meine Herren. Ich zweifle nicht an Ihrem technischen Können, Frau Seti. Aber wenn plötzlich die Verbindung zu sämtlichen Sendern unseres Sonnensystems abreißt... Das ist unsere Sonne. Was meinen Sie damit, Iskar? Seit mehr als drei Generationen ist die Wissenschaft in meinem Fachbereich der Auffassung, dass sich die Sonne einer kritischen Phase nähert. Sie meinen die Astronomen mit ihrem Faktor X? Genau das. Die Masse unserer Sonne liegt über dem kritischen Grenzbereich. Läge sie darunter, würde sie in Jahrmillionen allmählich abkühlen. So aber ist ihre Masse groß genug, um mit der inneren Schwerkraft die atomare Struktur der eigenen Materie zu zerstören. Die Folge ist eine Implosion, bei der die Sonne auf ein Hunderttausendstel ihres bisherigen Umfangs zusammenstürzt. Aus einem riesigen Feuerball wird von einem Augenblick zum anderen ein kleiner Meteor. Diese Zusammenballung von Masse und Energie bei unvorstellbaren Graden von Druck und Hitze bewirkt dann im nächsten Augenblick eine atomare Explosion, bei der mindestens ein Zehntel der Sonnenmaterie in den Weltraum geschleudert wird. Sie glauben, dass so etwas mit unserer Sonne geschehen sein könnte? Wir hatten berechnet, dass so etwas eines Tages geschehen würde. Nur über den Zeitpunkt gab es Meinungsverschiedenheiten. Aber unsere Zensur hat alle Veröffentlichungen darüber unterdrückt. Das sind doch auch alles Hirngespinste. Nicht so ganz. Ich erinnere mich nämlich jetzt sehr deutlich, dass als erstes nicht der Funkkontakt zu unserem Planeten abbrach, sondern der Sprecher brach ab, als würde er erwürgt. Ja, das stimmt. Jetzt, da Sie es sagen, fällt es mir auch ein. Es war wie ein erstickter Aufschrei, als drücke dem Mann jemand die Kehle zu. Und dann die zeitliche Reihenfolge, genau in ihrem Abstand von der Sonne. Ida, Asa, Wan. Überall wurde erst alles Lebendige vom Tod gepackt und dann unterwarf sich die neue Schwerkraft auch die elektromagnetischen Schwingungen. Moment. Wenn die Funkwellen unseren Raumkreuzer nicht mehr erreichen, erreichen ihn auch keine Lichtstrahlen mehr. Das werden wir sehen. Kommen Sie, meine Herren. Ja, es scheint, nein, es ist so. Unsere Sonne gibt es nicht mehr, erloschen, tot. Unser Planet Ida, unsere Planeten Asa und Wan, ausgelöscht, aufgefressen, unsere Heimat, unsere Familie. Unsere uralte Kultur. Sie vergessen unsere Kolonien auf Alpha und Zeta. Dort wird unsere Kultur weiterleben. Ach was, Kolonien! Kolonien sind immer nur ein Abklatsch. Wir sind die Götter. Unser Himmel ist Ida. Und der ist eingestürzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hätte man die Warnungen der Astronomen nicht unterdrückt, hätten Tausende mit unseren Raumschiffen gerettet werden können. Und mit den Menschen unsere Kultur. Wissenschaft und Staatsräson sind zwei verschiedene Dinge, Farbau. Wollten Sie den Massen erzählen, dass sie alle rettungslos im Glutofen einer implodierenden Sonne verbrennen? Schluss, meine Herren. Keine Diskussion über die Maßnahmen unserer Regierung. Die existiert nicht mehr. Da irren Sie, Farbau. Wir fliegen im Auftrag unseres Direktoriums. Und solange noch einer von uns am Leben ist, wirkt unsere Regierung durch uns. Ich zumindest werde entsprechend handeln und an Bord dieses Raumkreuzers keine anderen Gedanken aufkommen lassen. Richten Sie sich danach. Ich glaube, wir sollten die anderen aus dem Tiefschlaf wecken, um sie zu informieren. Wie war der letzte Stand der Positionskontrolle? Mehr als 10 interstellare Maßeinheiten. Also weit genug von unserem Planetensystem entfernt, um den Flug ungefährdet fortsetzen zu können? Meinen Berechnungen nach, ja. Gut. Wecken Sie Gaia und die anderen. Wenn alle in der Messe beisammen sind, rufen Sie mich. Wir werden dann die notwendigen Maßnahmen besprechen. Vorsichtig. Emir? Sie informieren unsere drei Freunde, sobald sie aus dem Tiefschlaf geweckt und aufnahmefähig sind. Vergessen Sie dabei aber nicht, auf die Paragraphen 37 und 62 der Raumstatuten hinzuweisen. Ich möchte nicht, dass über unsere weitere Verhaltensweise irgendwelche Unklarheiten entstehen. Ich habe verstanden. Danke, meine Herren. Bitte begeben Sie sich jetzt an Ihre Aufgaben. Frau City? Ja? Störe ich? Nein, ich stelle nur die Frequenzen von Alpha, Zeta und Thera nach. Was wollen Sie mit Thera? Da sitzt doch kein Mensch. Sie vergessen unsere unbemannten Raumsonden und Forschungslaboratorien. Wir haben von den Dingern gute 50 Stück auf Terra stehen, die alle regelmäßig Bericht erstatten. Das kann nicht schaden, wenn wir uns jetzt etwas darum kümmern. Was halten Sie von ihm hier? Er ist der Kommandant. Er ist verrückt. Will hier den letzten interstellaren Diktator spielen. Oh. Moment. Hier. Paragraph 62 Raumstatuten. Fällt die Zentralregierung aus welchen Gründen auch immer zeitweilig oder ganz aus, übernimmt der dienstälteste Raumkommandant die Führung des staatlichen Raumsystems der drei Planeten und ihrer Kolonien. Die Gouverneure und Distriktgouverneure der Planeten und Kolonien sind ihm unterstellt. Ich habe in der Kommandantenliste nachgesehen. Ihm ist ohne Zweifel der Dienstälteste. Was soll das? Wir brauchen keinen neuen Diktator. Es gibt keine Befehle und Dekrete mehr. Moment. Hier, Paragraph 37. Bleiben Anweisungen der verantwortlichen Feldstation über den vereinbarten Zeitpunkt hinweg aus, richten sich Kommandant und Raumschiff sinngemäß nach der letzten der vorangegangenen Anweisungen. Sie wollen mich nicht verstehen. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich mag die Diktatur auch nicht. Aber sind Sie sicher, dass ich dieses gewaltige interstellare System anders überhaupt regieren ließe? So lob ich mir die Asen, getreu bis in den Untergang. Was wollen Sie? Ein Raumkreuzer ist keine Töchterschule. Aber Kommandant Ime ist glücklicherweise auch nicht unsterblich. Was soll das heißen? Denken Sie darüber nach. Sie kennen jetzt die Lage. Was schlagen Sie vor? Der Liste nach sind Sie der dienstälteste Raumkommandant, Ymir. Das weiß ich, ersparen wir uns Selbstverständlichkeiten. Wenn es darum geht, eine neue Zentralregierung zu installieren, sollte dies sicher auf Alpha erfolgen und nicht auf Zeta. Das ist richtig, Heimdall. Alpha ist die ältere Kolonie und hat die besseren Einrichtungen für Raumflug, interstellare Verständigung und Verteidigung. Das bedeutet Kurswechsel? Ja. Irgendwelche Schwierigkeiten dabei? Nein. Wenn unser Bordcomputer richtig weitergerechnet hat, und das darf ich voraussetzen, dann befinden wir uns jetzt etwa in gleicher Entfernung von beiden Planeten. Nur hat Alpha eine andere Umlaufgeschwindigkeit um seine Sonne, aber das kann ich in einer Stunde für unsere Flugbahn berechnen. Aber Alpha tendiert seit zwei Generationen zur Selbstständigkeit. Vielleicht sollten wir uns erst einmal auf Zeta einen festen Stützpunkt schaffen. Zeta richtet sich in jedem Fall nach Alpha. Aber es kann uns im Zweifelsfall nicht den gleichen Widerstand entgegensetzen. Der Gouverneur von Alpha wird es nicht wagen, sich meinem Willen entgegenzusetzen. Er weiß genau, dass ich im Laufe der Zeit sämtliche im Raum befindlichen Schiffe unserer Flotte zu mir rufen kann. Das ist immer noch eine Macht, gegen die Alpha nichts auszurichten vermag. Sie vergessen, dass Alpha vorwiegend von Wahn aus besiedelt wurde. Und der Liste nach sind zurzeit etwa zwei Drittel der Raumkommandanten Wahn. Ja, ich habe diese Entwicklung immer bekämpft, aber man hat leider nicht auf mich gehört. Piazzi, Sie sind Wahne. Wie denken Sie darüber? Ja, ich kenne die anderen Raumkommandanten zu wenig. Ich hatte bisher nur mit Zweien zu tun und das waren keine Wahnen. Und wie stöhnt es im Zweifelsfall mit Ihrer Loyalität, Tiazi? Für meinen zweiten Ingenieur stehe ich ein. So wie für Sie selbst, Fahrbau? Ruhe, vorsichtige Ruhe. An Bord meines Schiffes stehen Loyalität und Gehorsam nicht zur Diskussion. Ist das klar? Es ist klar. Gut. Dann zum Konkreten. Wir haben nun den ungewöhnlichen Fall, dass Sie, Gaia, ebenso wie Heimdall und Yasi, vorzeitig aus dem Tiefschlaf geholt wurden. Sie sind die Biologin, Gaia. Was ist besser, Sie jetzt in den Tiefschlaf zurückzuschicken oder eine vorzeitige Wachablösung? Vom medizinisch-biologischen Standpunkt aus wäre es besser, wenn wir jetzt die Wache übernehmen. Einverstanden. Übliche Wachablösung also. Heimdall übernimmt die Führung. Frau Bau übergibt an Jazzy. Einkommende Nachrichten werden auf Band aufgenommen. Sie, Gaia, kontrollieren zweimal täglich die Bänder. Sie, Iskor, berechnen den neuen Kurs und übergeben die Unterlagen dann an Heimdall. Danach lassen Sie sich wie Fahrbau, Borsetti und ich, in den Tiefschlaf schicken. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Dann gute Nacht, Freunde. Heimdall, haben Sie einen Moment Zeit? Natürlich. Hier, sehen Sie sich das einmal an. Um Himmels Willen, bleiben Sie mir mit Ihren Hieroglyphen vom Leib. Von dem Kram verstehe ich nichts. Sie sollten es sich aber trotzdem ansehen. Es ist einfach sensationell. Frau Sethi hat einige Empfänger auf die Frequenz unserer unbemannten Forschungslaboratorien auf Terra eingestellt. Und die Bänder haben inzwischen fleißig aufgezeichnet. Beim Abhören stieß ich nun auf das hier. Was ist das? Das ist die Molekularstruktur von pflanzlichem und tierischem Leben auf Terra. Sie stimmt fast genau mit unseren Strukturen überein. Es gibt gar keinen Zweifel. Ja, das wurde ja vermutet. Darum war Terra ja auch als nächster Planet für die Kolonisation vorgesehen. Luftdruck, Sauerstoff, Wasserstoff, alles fast genau, wie es unseren Lebensgewohnheiten entspricht. Nur die Sonne ist kleiner, als es unsere war, hat aber trotzdem 99,9% der gesamten Masse dieses Sonnensystems. Ach, das wusste ich nicht. Dann hätte Terra ja nur 1%. Noch weniger. Sind einige Planeten und kleinere Himmelskörper in dem System. Warten Sie. Steht hier in meinem nautischen Berichtsbuch. Ja, 9 Planeten. Du meine Güte, da muss Terra ja winzig sein. Gemessen an den 3 Planeten unseres Sonnensystems. Das wohl. Unsere Sonne war fast doppelt so groß wie die Terra-Sonne. Hatte nur 87% der Masse unseres Sonnensystems und nur 3 fast gleich große Planeten. Was steht hier noch? Terra, von seiner Sonne aus gesehen der 3. Planet, umkreist diese Sonne genau 10-mal so schnell wie unser Planet Ida unsere Sonne umkreiste. Dann entsprechen 10 Terra-Jahre einem Jahr auf Ida. Das bedeutet also, in dem gleichen Zeitraum, in dem ein Bewohner von Ida 60 Jahre alt wurde, wäre ein Lebewesen auf Terra 600 Jahre alt geworden. Zahlenmäßig ja. Schade. Was ist daran schade? Ach, dann ist es nichts mit meiner Sensation. Dann kann es dort keine Menschen geben wie uns. Ich erinnere mich der ersten Funkbilder von Terra. Es laufen dort schon so eine Art Tiere herum, die eine gewisse Ähnlichkeit mit uns haben. Ja, nicht? Das fiel mir nämlich auch ein. Und stellen Sie sich vor, in einer der letzten Funkmeldungen von Terra waren Chromosomen und Gene eines Lebewesens entschlüsselt. Und dieser Schlüssel entsprach genau dem unserer Chromosomen und Gene. Wollen Sie damit sagen? Dass wir uns in diesen Lebewesen fortpflanzen könnten. Ist das nicht fantastisch? Ja, genauso gut könnten Sie versuchen, eines unserer Pferde mit einem Esel fortzupflanzen. Sie werden zugeben, dass zwischen denen mehr Ähnlichkeit besteht als zwischen diesen Terra-Tieren und uns. Vielleicht sind diese Terra-Tiere nur eine jüngere Menschenart. Noch nicht entwickelt, aber mit den gleichen Erbfaktoren ausgerüstet. Moment. Was ist das? Das rote Lämpchen. Alarm. In den Tiefschlafkabinen stimmt das nicht. Die Wortrufanlage. Hier. Tjazi. Hier Heimdall. Tjazi, wo stecken Sie? Bei den Photonenbatterien. Was ist mit den Tiefschlafkabinen? Keine Ahnung. Wann waren Sie zuletzt dort? Als ich aus dem Tiefschlaf geweckt wurde. Für die Kontrolle der Kabinen ist Geier zuständig. Wir sehen nach. Kommen Sie, Geier, schnell. Er lebt. Atmung, Herztätigkeit bei herabgesetzter Frequenz auf 40% normal. Kreislauf, Hautatmung, Magensäfte, Nervenreflexe, Traumdenken, alles normal. Uff. Das war in letzter Sekunde. Ich begreife das nicht. Die Sauerstoffzufuhr nach Kabine 1 kann sich doch nicht von selbst unterbrechen. Wenn einer von uns sie unterbrochen hätte, so würde das bedeuten, Emir sollte ermordet werden. Wer sollte so etwas versuchen? Tjazi? Ah, was ist mit mir? Ah, da sind Sie ja. Ich wollte Sie eben bitten, mal nach der Sauerstoffzufuhr zu sehen. Ja, nach welcher? Jede Kabine hat hier ihre eigene. Nach Kabine 1. In Ordnung. Drehen Sie das Einlassventil bitte auf plus minus 0, Geier. Bitte Druck auf plus 5. Jetzt Einlassventil auf plus 2. Druck abfallen auf plus 1. Danke. Druck auf normal. Einlassventil bitte auf plus 1 Sicherheitsstellung. Ja, alles intakt. Ich sehe keinen Fehler. Inzwischen ist ja auch alles wieder klar. Aber die Sauerstoffzufuhr war unterbrochen. Der Schlauch hatte sich vom Einlassstutzen gelöst. Das gibt es doch nicht. Es war aber so. Wann hat Gaia das letzte Mal kontrolliert? Die Eintragung steht im Kontrollbuch. Ja, ich wollte damit nichts andeuten. Ich werde den Raum jetzt verschließen und den Schlüssel an mich nehmen. Von jetzt an werden wir die Kontrollen der Tiefschlafstation gemeinsam vornehmen. Einverstanden. Und wenn zwischendurch was passiert, dann hatten Sie den Schlüssel. Und dann sind Sie auch allein verantwortlich. So ist es. Übergebe Raumkreuzer Uranus. An Bord alles wohl auf und intakt. Danke, Eindall. Übernehme Routine gewesen. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse während meines Tiefschlafs? Nein. Höchstens... Nun. Ich habe anhand der Meldungen von Terra eine interessante Entdeckung gemacht. Ach, was für eine Entdeckung? Im Zusammenhang mit dem Leben auf Terra. Ich verstehe. Ja, können wir uns aber wohl nach dem Essen noch ausführlich darüber unterhalten. Natürlich, Imel. Tja, Freunde, dann wollen wir mal. Favo, wie wäre es, wenn Sie uns zur Feier des Tages unserer Wiedererweckung etwas von Ihren Spezialitäten brutzeln würden? Vielleicht stiftet Ihnen Gaia eine Ihrer Ziegen. Und frischen Salat und frisches Obst würde uns, glaube ich, jetzt auch gut bekommen. Es ist alles vorbereitet. Na, dann werde ich mich jetzt mal unter die Brause begeben. Die anderen werden wohl auch Toilette machen wollen. Schlage vor, wir treffen uns wie üblich zum Essen. Sie könnten mir hier eigentlich ein bisschen helfen, Eimler. Setzen Sie doch bitte mal Wasser auf und packen Sie die Eier hier rein. Während ich die Ziegensteaks schneide. Mit Vergnügen. Tja, sie ist als Koch leider völlig unbegabt. Also mussten Gaia und ich uns in die Arbeit teilen. Da macht es Spaß, jetzt mal Ihnen zuzusehen. Was gab es eigentlich für ein besonderes Vorkommnis? Na, sie haben doch gehört, Gaia hat eine Entdeckung gemacht. Halten Sie mich nicht für dümmer, als ich bin. Sie wollten doch ganz was anderes sagen. Und wenn, dann hätte ich wohl meine Gründe, es nicht zu sagen. Aus Rücksicht auf den Alten, wie? Das könnte ein Grund sein, oder? Also hängt der Vorfall mit ihm hier zusammen. Sie sind sehr scharfsinnig, Faber. Wollt ihm jemand ans Leder? Hm? Würde mich jedenfalls nicht wundern. Herzschlag im Tiefschlaf, was kann ein Besseres passieren? Und die Einzige, die dann die Todesursache feststellen könnte, ist Gaia selbst. Vorsicht, Faber, mit Ihren Verdächtigungen. Na, Gaia liebt Sie doch, das wissen Sie. Und Ihnen ist Gaia doch auch nicht gleichgültig. Sie haben nur unseren Eid vergessen. Frauen und Männer an Bord eines Raumschiffes verhalten sich zueinander absolut neutral. Frauen denken da anders, mein lieber Eimdall. Gaia zum Beispiel würde auf irgendwelche Eide bestimmt keine Rücksicht nehmen, wenn es um sie ginge. Das ist eine Unterstellung. Fragen Sie sie doch. Das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Aber Gaia würde mit Sicherheit alles tun, damit der Kommandant dieses Kreuzers so bald wie möglich nicht mehr Ymir, sondern Eimdall heißt. Sie haben eine merkwürdige Begabung, die Atmosphäre um sich herum zu vergiften, Verbau. Es ist besser, Sie kochen Ihre Eier allein. Das schmeckt ja vorzüglich, Frau Bau. Bin richtig froh, dass wir Sie an Bord haben. Die Abwechslungen, die Sie gelegentlich in unsere Speisekarte bringen, machen diese Weltraumfahrt direkt zum Vergnügen. Danke für die Blumen, Ymir. Ja, was war denn das nun eigentlich für eine Entdeckung, die Sie machten, Gaia? Nun, ich habe inzwischen alle Unterlagen gewälzt, die uns zur Verfügung stehen. Aber die Übereinstimmung ist unverkennbar. Mit einem Satz. Gewisse Lebewesen auf Terra haben in ihrer Erbmasse genau die gleichen biologischen Strukturen wie wir. Oh, Sie meinen, wir könnten uns... fortpflanzen? Mit diesen Terratieren? Das ist eine Schlussfolgerung, die ich nicht zu ziehen wage. Und auch nicht zu ziehen brauche. Es ist wissenschaftlich einwandfrei erwiesen, dass diese Idee absurd ist. Allein schon nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung... Stopp, die sollten Sie besser aus dem Spiel lassen, Frau Sedi. Mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung können Sie auch genau das Gegenteil beweisen. No, also Moment mal. Es ist berechnet, dass es in unserer Galaxis, zu der übrigens auch das Sonnensystem von Terra gehört, rund 50 Milliarden Planeten gibt. Unsere Raumforschung aber hat erwiesen, dass es nur auf 0,01% dieser Planeten überhaupt ein Leben geben kann. Wobei mehr als 50% hiervon noch weit von jenen Lebensmöglichkeiten entfernt sind, die für Wesen unserer Art die Voraussetzung sind. Warum sagen Sie nur, Frau Sedi? Sagen Sie schlicht, intelligentes Leben, welcher Art auch immer, gibt es auf 5 Millionen Planeten unserer Galaxis. Ich finde, das ist ungeheuer viel. Das finde ich allerdings auch. Und nehmen Sie von den 5 Millionen noch einmal 0,001%, dann haben Sie immer noch 5 Planeten. Das ist ein Millionstel. 5 von 5 Millionen. Was spricht dagegen, dass die Natur auf 5 von 5 Millionen unter ähnlichen Vorbedingungen die genau gleichen Lebensformen entwickelt hat. Das ist so logisch, als werfe ich einen Stein über meinen Rücken und versuche ihn mit einem zweiten Stein auf die gleiche Weise zu treffen. Die Chance, dass Sie ihn wieder treffen, lässt sich mathematisch errechnen. Und ich wette mit Ihnen, sie steht viel, viel günstiger als 1 zu 10 Milliarden. Aber zumindest 1 zu 10 Milliarden steht die Chance für die Natur, auf 5 Planeten unserer Galaxis die genau gleichen Lebensformen hervorzubringen. Die Wette würde Iskor gewinnen. Das ist reine Spekulation. Aber lustig. Die Feststellungen von Gaia sind Tatsachen. Ich sehe im Geist schon unseren Kommandanten ein 5-fingeriges Tierertierchen küssen. Vielen Dank. Es war ein vorzügliches Essen. Gehen wir auf unsere Station. Nun schlafen Sie ja wieder. Und so sei hübsch und vor allem Gaia mit Ihrem Geliebten. Wen meinen Sie? Den schönen Einsal, wen denn sonst? Oder haben Sie noch nicht bemerkt, was zwischen den beiden spielt? Ach, Sie können nur lästern, Fabau. Ja, passt Ihnen nicht, weiß ich wohl. Wir haben selbst ein Auge auf unser Bordmädchen geworfen. Sieht ja auch gut aus, alles was recht ist. Und der viele Tiefschlaf wird fantastisch jung, nicht? Was wollen Sie eigentlich, Fabau? Helfen Sie mir, Einsal zum Kommandanten zu machen. Dann kann er sich irgendwelche Amouren nicht mehr leisten, dann gehört Gaia Ihnen, mein Wort. Kein Interesse. Sie lügen. Ihr Asen seid doch alle hinter den Frauen her, einer wie der andere. Und für eine hübsche Romanze riskiert ihr ja schon einiges. Ah. Paragraph 12 der Raumstatuten. An Bord eines Raumschiffes... Raumkreuzer Uranus. Moment. Ich werde verrückt. Da ist einer auf Gegensprechentfernung heran. Hallo. Hört ihr mich? Raumkreuzer Uranus. Hier Uranus. Raumkreuzer Uranus. Nachrichtenoffizier Forseti. Hier Raumkreuzer Nirr. Kommandant Chodroy. Geben Sie mir Ihren Kommandanten. Ich rufe. Hier Forseti. Hier Forseti. Rufe Ymir. Hier spricht Ymir. Bitte durchstellen auf Gegensprechanlage. Anruf von Raumkreuzer Nörr, Kommandant Thiodrö. Nano, Thiodrö? Na gut. Danke, Frau Setti, ich stelle um. Hallo, Thiodrö. Hier, Ymir. Sie haben den Kurs gewechselt, Ymir. Wir suchen Sie auf der Flugbahn nach Zeta. Na, Sie wissen doch, was geschehen ist. Sie handeln gegen Paragraph 37 der Raumstatuten. Warum? Das will ich Ihnen sagen, Chodre. Unter Berufung auf Paragraph 62 der Raumstatuten übernehme ich als dienstältester Kommandant der Raumflotte die Führung und unterstelle sie meinem Befehl. Bedauere Ihnen in diesem Fall sagen zu müssen, dass wir sie bekämpfen werden. Was hält Sie ein? Zu Ihrer Kenntnis. Die Planeten Alpha und Zeta sind keine Kolonien mehr. Sie haben sich selbstständig gemacht und bilden gemeinsam eine frei gewählte Regierung. Die Reste der Raumflotte haben sich der provisorischen Regierung auf Alpha zur Verfügung gestellt. Lassen Sie den Unsinn, Chodre. Es werden noch genug Raumkreuzer von Ida, Asa und Wan unterwegs sein, die der Vernichtung entkommen sind. Mit diesen Schiffen werde ich euch zu Paaren treiben. Wenn ihr nicht sofort gehorcht. Ich muss Sie enttäuschen, Ymir. Der Rest der Raumflotte steht nicht mehr hinter Ihnen. Der Abfall der Kolonien war längst geplant. Der Untergang unserer Heimatplaneten hat die Entwicklung nur beschleunigt, nicht ausgelöst. Das ist Meuterei! Nein, das ist Revolution. Aber eine erfolgreiche. Sie waren der Einzige, bei dem wir nicht sicher waren, wie er sich zu uns stellen würde. Haben Sie je geglaubt, dass ich mit Verrätern paktiere? Dann kann an, Chodri. Ich habe das schnellste und das stärkste Schiff der Flotte. Das wissen wir. Daher werden wir sie nicht angreifen, solange sie uns nicht angreifen. Aber wenn sie uns oder Alpha oder Zeta angreifen, so wird unsere Vernichtung auch ihr Tod sein. Seien Sie vernünftig, Emil. Was wollen Sie mit Ihren paar Leuten auf die Dauer ausrichten? Ein Zurück gibt es nicht mehr. Sie müssen sich ergeben. Ich verhandle nicht mit Verrätern. Vorsichtig. Schalten Sie ab. Hier spricht Kommandant Chodroy. Ich rufe die Besatzung des Raumkreuzer Uranus. Die Planeten einfach... Sind Sie verrückt? Warum schalten Sie ab? Befehl des Kommandanten. Unsinn, das galt doch nur für ihn. Ist doch ganz interessant, was die Jungs zu erzählen haben. Nicht für uns. Nicht für uns. Nicht für uns. So etwas Vernageltes, so etwas Borniertes. Was wollt ihr denn machen, ihr Stierköpfe? Den Rest eures Lebens im Weltraum herumgondeln? Ohne Mädchen, ohne Familien, ohne alles? Um irgendwann irgendwo zu krepieren? Wenn wir wollen, können wir Alpha erreichen und niederkämpfen. Wozu? Um alles in der Welt, wozu? Unseren Hals riskieren, um gegen den Willen der gesamten lebenden Menschheit, Herrn Ymir, eine Privatdiktatur zu errichten. Forsetti, Mann, kommen Sie zu sich. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Forsetti, rufe Forsetti. Hier, Forsetti. Hier spricht Ymir. Rufen Sie Farbau. Farbau ist hier. Umso besser. Kommen Sie beide zu mir. Sie haben alle mein Gespräch mit dem Kommandanten des Raumkreuzers Nörr gehört. Ich bitte um Ihre Vorschläge. Nun, überraschen können wir auf Alpha niemand mehr, das steht fest. Vom Ergeben halte ich aber nichts. Ich von einem aussichtslosen Kampf noch weniger. Und Sie, Iskor? Nun, wir sind in diesem Raumkreuzer von der Zeit unabhängig. Unsere Pflanzen erzeugen Sauerstoff und die Sauerstoffverbraucher erzeugen wiederum Kohlenstoff für die Pflanzen. Wir sind eine Art Miniaturplanet mit unbegrenzter Reichweite. Sogar unsere Antriebsenergie, unsere Photonenbatterien, können wir bei jedem benachbarten Sonnensystem neu aufladen. Es muss weder das von Alpha noch das von Zeta sein. Das bringt mich zu der Frage, warum verschwinden wir nicht im Weltraum und überlassen den anderen das Nachsehen? Sie denken an Flucht. Ich denke an die ständige Bedrohung, die Sie empfinden werden, wenn Sie uns nicht mehr orten können. Sie wissen dann nie, wann und wo wir plötzlich aus dem Himmel fallen, Ihre Raumschiffe einzeln angreifen und vernichten. Sie müssen also in ständiger Abwehrbereitschaft sein. Das wird Nerven und Kraft kosten. Und wenn wir dann tatsächlich wiederkommen... Ja, keine schlechte Idee, aber wohin verschwinden? Terra. Terra, was für ein Wahnsinn. Dorthin zu kommen, überlebt keiner von uns. Was sagt der Computer? Alles zusammengerechnet haben wir nach Terra 96 interstellare Maßeinheiten zurückzulegen. Na bitte... Bei regelmäßiger Beschleunigung im ersten Jahr können wir mit unserem Lichtstrahlantrieb auf halbe Lichtgeschwindigkeit kommen. Dann brauchen wir nach Ida Zeit gerechnet 192 Jahre. Wenn in dieser Zeit jeweils 2 Mann wachen und 5 im Tiefschlaf auf 40% der Lebensfunktion und des Zellverfalls beschränkt bleiben, dann kommen auf jeden 135 Jahre Tiefschlaf. 40% Alterungsprozess bedeutet 54 Jahre. Dazu für jeden die 57 Jahre Normalzeit mit Wachen und Schlafen. Zusammen 111 Jahre. Dazu kommt die Zeitdifferenz durch Beschleunigung. Die bringt uns zusätzliche 85 Jahre. Die Rechnung heißt jetzt also 111 minus 85 gleich 26 Jahre Ida-Zeit. Ich weiß eine Alternative. Sie, Ymir, treten als Kommandant zurück und übergeben an Heimdall. Der bringt uns, wie vorgesehen, in 2 Jahren nach Alpha. Unterstellt das Raumschiff der neuen Regierung und wir können den ganzen Quatsch mit Terra und Vernichtung und Kampf und Internierung vergessen. Ein guter Vorschlag, Harbau. Er hat nur einen Haken. Sie müssen mich vorher töten. Solange ich lebe, gibt es keine Übergabe. In 2 Jahren kann viel geschehen. Ach, denken die anderen ebenso wie Sie? Nein. Fabau vergisst, dass es ein Gesetz gibt. Ein Mensch kann vergehen. Das Gesetz überlebt Jahrtausende. Ein Mensch kann irren. Das Gesetz nie. Und wenn sich hier an Bord einer gegen das Gesetz vergeht, so wird er seine Strafe finden. Und sollten Sie, Emir, auf dieser Reise sterben, so stirbt Fabau von meiner Hand, das schwöre ich. Der treue Aase aus dem Bilderbuch. Ich habe den Kurs nach Terra bereits berechnet. Eine Reise ohne Wiederkehr. Ja, ich traue Isco zu, dass er uns nach Terra bringt, aber von dort aus werden wir die Heimat, werden wir die Freunde nie wiedersehen. Alpha und Zeta sind nicht meine Heimat. Und die Gesetzlosen sind nicht meine Freunde. Ich verstehe Sie, Frau Baum. Aber Isco und Forseti haben recht. Das meiste, was wir verlieren konnten, die Welt unserer drei Planeten, unsere Heimat, das haben wir verloren. Das ist nicht so, dass wir ihn nicht durch eine Neuschöpfung vielleicht sogar schöner und besser ersetzen könnten. Wohl mit Gaias Chromosom gleichen Terra-Tierchen. Es lohnt der Versuch. Das soll wohl ein Witz sein. Isco, geben Sie mir den Kurs nach Terra. Vorsichti, ab heute alle Empfänger auf Terra. Sammeln Sie an Informationen, was Sie bekommen können. Aber laden Sie die Photonenbatterien auf, wo immer es möglich ist, und bereiten Sie alles vor. Wir beschleunigen auf halbe Lichtgeschwindigkeit. Moment mal, was ist mit Gaia, mit Eimler, mit Tjazi? Die fragen Sie wohl gar nicht. Wozu, Faber? Der Zug ist abgefahren. Und im Weltall kann keiner aussteigen. An diese Stunde werdet ihr alle noch denken. Das werden wir sicher. Hier spricht Emir. An alle. Eben tritt Terra hinter der Sonne vor. Ein blauer Planet von unglaublicher Schönheit. Wer es sehen will, kann heraufkommen in die Kanzel. Wir haben bis zum ersten Bremsvorgang noch etwas Zeit. Verstanden. Ich komme. Ich war nur nebenan, aber vor. Oh. Das darf nicht wahr sein. So habe ich noch nie einen Planeten gesehen. Wo? Wo ist... Oh. Nun? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Flug lohnte sich. Wie? Dieser Planet. Wenn wir den bevölkern könnten. Nun, Sie könnten ja immerhin etwas dazu beitragen. Aha. Das ist er also. Naja. Gefällt er Ihnen nicht? Na, ein bisschen klein, nicht? Aber sieht ja trotzdem ganz wohnlich aus. Unbeschreiblich. Und herrlich unberührt. Ja, ich bin überzeugt, dass die Menschenwesen auf diesem Planeten so bildungsfähig sind, wie unsere Vorfahren es einst einmal waren. Jetzt nennt sie die Terra-Tierchen da unten schon Menschenwesen. Na, danke. Hören Sie endlich auf mit Ihrem Rollverbau. Dieser blaue Planet ist herrlich. Ein Bild, wie ich noch keines sah. Und ich habe Tausende von Planeten gesehen. Eimdall hat recht. Sie sollten unsere neue Heimat begrüßen. Wie wir alle. Und als das... Was sie ist, ein Planet voll unendlicher Hoffnung. Ich begrüße ihn. Wenn das alles ist, was Sie dazu sagen? Ich könnte noch eine Menge sagen, Gaia. Aber ich wiederhole nur den einen Satz, der mir zu Beginn dieser Reise in die Ohren dröhnte. Im Weltraum steigt keiner aus. Mit diesem Satz wurde ich gezwungen, diesen verfluchten Planeten zu betreten. Aber mögen die Asen ihre Treue haben und die Wanen ihre Geduld. Ich habe ein unendliches Gedächtnis. Auf die Station! Alles fertig, Mann! In einer Minute, 47 Terra-Zeit. Erste negative Beschleunigung. Terra-Zeit? Naja, pass auf, Terra. Wir kommen.